Der Ketzer von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Als der Bischof Leo seinen Imbiss nahm, da geschah es, daß ein Schuster zu ihm kam. Hab mich je und je der Frömmigkeit beflissen, keine Beichte, keine Messe möcht ich missen. Aber heut muß ich Trost im Zweifel haben, nämlich letzthin, als den Vater wir begraben, und ich meditierend folgte seinem Sarge, neckte mich mit einem Lügenbild der Arge. Mag nun noch so tief in Gott den Geist versenken, immer muß ich jenes Trugesichtes denken. Meinen Vater sah ich in dem Lügenbild, wie er leibt und lebte, lieb und gut und mild. Doch nicht eins und fertig, sondern vielgespalt, trug drei Häupter über dreierlei Gestalt. Erstens, wie wir alle ihn zuletzt gekannt, krank und bresthaft und des Intellekts entmannt. Zweitens, wie ich folgend der Erinnerung spur, ihn zuweilen schaute in Memoria nur. Rüstig schreitend abends nach der Schusterzunft, was er tat, war Recht und was er sprach, Vernunft. Endlich, als ein muntres Knäblein flink und frei, wie er überm Bette hängt im Konterfei. Jetzt find ich keinen gläub'gen Christenschluss, was ich denken, was ich schauen und halten muß. Etwas, was sich stets fortändert, ist nicht ein, und Verschiedenes kann das Nämliche nicht sein. Vielheit aber widerstreitet der Person, und begreift ihr meinen bangen Zweifel schon. Kann's nicht fassen, kann's nicht übereinbekommen, dass ein Mensch wie Wind und Wasser sei verschwommen. Willst mich lehren, lass mich gerne ja bekehren, welches Antlitz soll als seines ich verehren? Lass das grübeln, sprach der Bischof ärgerlich, bet dein Vater unser und bekreuze dich. Als der Bischof Leo aß sein Vesperbrot, stand der Schuster wieder da in seiner Not. Hab die ganze Nacht gebetet heiß und tief, dass der Angstschweiß mir von Stirn und Wange lief. Bleibt doch alles unversöhnt und unvergessen, kann's nicht lösen, kann ihm keinen Schluss entpressen. Lass die frommen Fratres dein Geständnis hören, werden hurtig dir den Belzebub beschwören. Als der Bischof Leo saß beim Mittagsmahl, kam derselbe Schustersmann zum dritten Mal. 20 fromme Fratres sprengten Guss auf Guss, mir auf sünd'ge Haupt den heil'gen Weihefluss. Viele Stunden ohne Unterlass und Ruh setzten sie dem Teufel auf Lateinisch zu. Ist doch alles gleich, als wär es nicht gewesen, kann nicht heilen, kann vom Zweifel nicht genesen. Schalk, du bist für wahr ein Ketzer, weißt du das? Fahr zur Hölle und gehab dich, Satanas! Also, schrie der Schuster, das ist der Bescheid auf mein bänglich Fragen, auf mein Herzeleid? Wollt als Ketzer meinen Namen ihr verfemen? Wohl, so sollt ihr eine Ketzerei vernehmen. Ei, ihr Gaukler, ei, ihr Belialspfaffen hier! Es ist ein Trost von Stroh, ein Glaube von Papier. Hat die Kirche keine Arznei vorhanden? Wozu ist denn Christus schließlich auferstanden? Eine Instituts, die nicht auf Wahrheit zielt, die sich von den Rätseln feig beiseite stiehlt und sich vor dem Denken duckt in Symbolum, ist ein Kinderplapperat, ein Ridiculum. Nennt euch Priester oder nennt euch Theologen. Eure Botschaft, eure Weisheit ist erlogen. Als der Bischof Leo schmauste die Kolatz, da verbrannten sie den Schuster auf dem Platz. Seufzend faltete der Bischof seine Hände. Friede seine Asche, selig sei sein Ende. Munkelte alsdann von Christi Blut und Wunden, aß mit Appetit und ließ den Fisch sich munden. Ende von Der Ketzer, aufgenommen von Dom Bombadil.